Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wer mit mir sprechen möchte heute Nacht, der muss oder sollte diese Telefonnummer hier wählen. 0800 5678 111. Eine kostenfreie Telefonnummer. Oder man kann auch faxen. 0800 5678 110. Und wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch vielleicht dann zurückrufen und euch hier in die Sendung stellen können. Faxnummer 0800 5678 110. Es geht los. Heute Nacht mit Mauren. Stimmt das? Maureen. Maureen, oh, yeah, yeah. 22 Jahre alt. Genau. Maureen. Ja, Maureen. Eigentlich gehört halt noch Jenny dazu. Wir sind halt hier gerade zu zweit. Ich sehe hier, Jenny 21 ist auch da. Ja, ganz genau. Maureen und Jenny. Zwei junge Mädels. Ja. Wahrscheinlich zwei ganz hübsche junge Mädels. Natürlich. Wie ich das schon so mitbekomme übers Telefon. Was ist das Thema? Also unser Thema ist eigentlich, dass wir über eine längere Zeit schon überlegen und immer ständig hin und her diskutieren, ob wir denn mal miteinander schlafen sollten. Ich würde sagen ja. Ja, grundsätzlich. Problem beendet. Nein. Die Sache ist eigentlich, dass wir uns halt jetzt einige Jahre halt schon kennen und sehr gut kennen. Also ihr seid richtig gute Freundinnen. Ja, eigentlich beste Freundinnen. Ja, die besten Freundinnen. Ja. Ja. Und dann hat das Thema irgendwann mal so angefangen, das muss man vielleicht sagen, wir hatten beide bis jetzt nur was mit Männern. Mhm. Und dann kamen wir irgendwann mal auf das Thema, dass man es doch mal ganz gerne mit einer Frau ausprobieren würde. Mhm. Und früher oder später bot sich das dann natürlich an, warum dann halt nicht miteinander im Prinzip, mit uns. Das ist ja dann natürlich sehr naheliegend. Das Optimalste mit der besten Freundin dann, klar. Theoretisch schon. Ja, und das Problem ist an sich, dass ich das in der letzten Zeit, wir haben das also bis jetzt halt natürlich noch nicht ausprobiert, das ist natürlich. Ja, wie weit habt ihr euch denn schon rangetastet? Im wahrsten Sinne des Wortes. Also es war immer so, dass wir immer auf der Gesprächsebene mal alles Mögliche dann in Betracht gezogen haben. Also Küsschen hier, Küsschen da, gab's noch ja, nicht. Ja, natürlich, die Begrüßung immer umarmen, Küsschen und so. Das machen ja alle. Genau, und dann immer dieses Rumkuscheln, was bei guten Freundinnen natürlich auch so ist. Ach so, Rumkuscheln im Bett und so gab's auch schon. Ja, einfach so, wenn man sich dann halt irgendwie zusammen ins Bett kuschelt, Fernsehen gucken, sonst was dann halt. Und mehr ist an sich noch nicht gelaufen. Mhm. Seid ihr beide im Moment in einer Beziehung oder solo? Nein, also wir sind momentan solo. Beide. Ja, das ist beide. Auch schon mal eine gute Voraussetzung. Ja. Ne? Würde ich so, sonst hätten wir neue Probleme mit Fremdgehen und sowas. Was hat dich denn, jetzt frage ich dich erstmal, Maureen, erstmal noch bisher gebremst, es zu tun? Ja, das ist genau die Sache. Ich bin eigentlich mehr die Spaßbremse, glaube ich, hier in der Sache. Weil es eigentlich darum geht, dass ich mir denke, dass manchmal die Stimmung und die Atmosphäre schon da wäre. Nur es ist grundsätzlich so, dass ich mir denke, wir wissen so viele Sachen, auch so viele eigentlich peinliche und intime Sachen voneinander, dass ich mir irgendwie vorstellen kann, dass das dann früher oder später irgendwie so einen Punkt kriegt, wo es dann eigentlich eher dann kippt. Dass es dann nicht wirklich positiv wäre, das echt dann bis zum Ende durchzuziehen. Kann ich nicht so verstehen. Ich finde eigentlich, das ist die optimale Voraussetzung überhaupt, wenn man so intim und so innig miteinander befreundet ist. Weil eine große Vertrauensbasis ja da ist. Und wenn man sich auf ein Gebiet begibt, was man bisher noch nicht so kannte, in eurem Fall ist das ja so, und ihr euch ihr mögt euch ja offensichtlich sehr gerne. Ja, sicher. Vielleicht kann man sogar das Wort Liebe auch benutzen, dass ihr euch... Ja, auf eine Art schon. Ja, genau. Also finde ich das fast folgerichtig, das auch zu tun. Soll ich dir mal was sagen, Maureen? Ja. Wenn du diese Sendung öfters verfolgst, wirst du wissen, dass ich ein bisexueller Mann bin. Ja, sicher. Und meine erste Verbindung zu einem Mann ist genauso passiert wie zwischen euch beiden. In einer normalen Freundschaft, oder? Ja, ich habe mit einem Mann sehr eng befreundet, das war mein allerbester Freund damals. Ja. Und genau wie bei euch kam irgendwann dieses Thema auf. Und wir waren auch sehr unsicher. Das war noch eine Zeit, das ist schon eine ganze Weile her, wo das noch viel tabubeladener war. Und wir uns beide eingestanden haben, dass wir das ganz gerne mal machen würden wollen. Und wir haben uns auch körperlich angenähert und es war das Beste, was mir passieren konnte. Ich war mit meinem liebsten und besten Freund zusammen im Bett und habe das größte körperliche Gefühl mit meinem besten Freund auch noch teilen können. Das war das Schönste überhaupt für uns beide. Und es hat, das ist die Sache, dass ich mir denke, was macht man dann irgendwie danach? Wie soll man sich dann gegen, dann im Prinzip dann noch verhalten und ergibt sich das von selber oder? Also bei mir ist daraus dann eine Beziehung auch zu diesem Freund entstanden für eine gewisse Zeit. Ja, also eine Beziehung, das ist auch so ein Punkt, das würde bei uns, glaube ich, dann doch nicht möglich sein. Dazu wären wir dann vielleicht doch nicht wirklich richtig kompatibel. Man muss ja auch gar nicht so weit denken. Gib mir doch mal die Jenny. Ich höre sie im Hintergrund immer so ein bisschen räuspern und lachen. Ja. Gib sie mir mal. Ich gebe sie dir. Ja. Hallo? Hallo Jenny, ich habe gerade gehört, dass Maureen die Spaßbremse ist. Daraus schließe ich, dass du eher Gas gibst und schon mal würdest wollen. Stimmt das? Ja, was heißt Gas geben? Also ich würde sagen, ich bin da dann doch vielleicht in Bezug auf mehrere Dinge die offenere so von uns beiden. Ja. Also ich denke mal, wie sie auch sagt, so eine Beziehung oder so, das würde wirklich nicht klappen. Dafür sind wir zu verschieden. Aber auch so diese Sachen, die wir halt voneinander kennen, das ist schon irgendwo so eine Ebene, die wir haben. Und wir haben halt auch das Problem, dass sich das in mehreren Gesprächen einfach so ergeben hat, dann halt, dass das Thema hochkam. Und irgendwie ist es halt präsent momentan. Und ich sehe so die Gefahren nicht so wirklich, wie sie sieht. Also ich kann ihre Meinung nachvollziehen. Hast du gerade mitgehört, was ich gesagt habe? Nee, konnte ich ja nicht. Ich habe erzählt, dass es bei mir wirklich genauso anfing mit meinem allerbesten Freund damals. Dass wir uns auch so angenähert haben und irgendwann kam es dann so weit. Und ich habe es nicht bereut, es war wunderbar, es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und ihr müsst ja nicht gleich an Beziehungen denken oder sowas. Ja. Ich finde, dass man das nicht zu sehr vergrübeln sollte oder zerreden sollte. Geht doch ganz einfach euren Gefühlen und eurem Herzen nach. Macht es doch ganz einfach. Wenn es nicht euer Ding ist, wird es eure Freundschaft nicht kaputt machen, bin ich hundertprozentig sicher. Und ihr habt einfach. Ich sehe das ja auch so, nur das ist wahrscheinlich so die Sache. Irgendwo ab einem bestimmten Punkt, wenn man dann irgendwie mal anfängt, dass dann auch schon die Thematisierung schon sehr weit geht, aber dass es bei ihr dann doch so ist, dass dann, naja, gut. Ne? Also ich merke schon, dass du da sehr aufgeschlossen bist und wenn Maureen es möchte, machst du es mit. Es gibt mir nochmal Maureen, ich sage dir nochmal einen abschließenden Satz und wenn es denn passiert, wünsche ich dir und euch viel Spaß dabei. Ja, okay, ich gebe es dir. Ja. Also Maureen, ich habe gerade zu Jenny gesagt, man darf das auch nicht zu zerreden, das Ganze, zu sehr zerreden. Lasst doch ganz einfach euch mal gehen. Das Herz soll entscheiden und die Gefühle sollen entscheiden. Und ich bin sicher, dass eure Freundschaft auch nicht Schaden daran nehmen wird, wenn es nicht funktioniert. Wenn es nicht funktioniert und das nicht euer Ding ist, dann war es das eben nicht. Ihr habt mal den Versuch gemacht, das ist doch eine tolle Sache. Und wenn es funktioniert, habt ihr noch eine Ebene mehr, die euch beide verbindet. Und das ist ganz toll und ganz wertvoll. Ja, wenn... Aber ich meine, wenn dann halt nicht, ist es dann, ja, ich meine... Dann ist es so, wie es vorher war. Dann habt ihr es halt ausprobiert. Aber ich will dich doch nicht bequatschen. Aber ich will dich nur ermutigen, es vielleicht doch auszuprobieren und nicht so ängstlich zu sein. Was heißt mit dem Bequatschen? Es war ja so, dass das eigentlich noch der andere Punkt ist, dass wir hier mal wieder dann halt am Flughafen stehen und wir das echt vorhin so weit ausdiskutiert hatten, dass wir echt überlegt haben, dann wieder soll es dann im Prinzip vielleicht doch sogar heute Nacht dann sein oder lieber doch nicht überstürzen. Redet dass man nicht halt so einen Anhaltspunkt mal hat. Redet nicht so viel. Nehmt eine schöne Situation als Anlass und macht es ganz einfach. Die Tat ist entscheidend, nicht das Wort. In diesem wunderbar philosophischen Sinne sage ich jetzt Tschüss zu euch beiden. Ja. Und wenn es passiert, dann alles Gute und viel Spaß dabei. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Jetzt ist Christa am Telefon. Christa ist 61. Schönen guten Morgen. Ja, grüß Gott, Domian. Guten Morgen. Ja, jetzt habe ich es angefangen, jetzt muss ich es auch durchziehen. Es fällt mir sehr schwer. Also es war für dich eine Überwindung, hier anzurufen? Eine große, ja. Und was geht's denn, Christa? Ja, es geht um Orgasmusunfähigkeit. Und bei dir? Ja, und das hält vielleicht jeder überhaupt für einen Witz, wenn man dann weiß, dass ich 61 bin. Ich wurde da im Vorgespräch auch schon gefragt, ich bin auch 30 Jahre verheiratet, habe ein Kind. Und ich habe das mein Leben lang immer vorgetäuscht. Das ist dein Leben lang vorgetäuscht. Du hast bisher noch keinen Orgasmus erlebt. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, was das ist. Also es gab noch keinen ganz großen körperlichen Höhepunkt, wenn du mit Männern oder deinem Mann geschlafen hast. Nee, das nicht. Was hast du denn empfunden in all den Jahren, wenn du Sexualität erlebt hast? Ja, ich habe es über mich ergehen lassen. Du hast keinen Spaß dabei empfunden? Nee, es war manches Mal sogar sehr quälend. Und ich musste dann so tun, dass ich Spaß hätte. Du hast dann gestöhnt ein bisschen? Ja, oder? Also selbst in meiner Jugend war man nicht mehr so dumm, dass man nicht wusste, wie man das schon so machen kann. Und es ist so, also dass eigentlich unsere Ehe sehr gut war, ich meinen Mann sehr liebe und irgendwie, ich wollte ihn glücklich machen. Ich hätte mir nie getraut, ihm das offen zu sagen. Das hast du ihm bis heute nicht gesagt? Nein. Dann waren diese, ja, wirklich diese ehelichen Pflichten, die du da absolviert hast, wirklich Pflichten für dich. Ja. Die du nicht gerne. Nein, es ist auch aufgrund einer unheimlich strengen christlichen Erziehung. Und meine Mutter hat zu mir gesagt, dass das halt nun so ist und man muss das über sich ergehen lassen, weil die Männer das wollen. So ungefähr bin ich aufgewachsen. Ich hatte dann auch vor meiner Ehe schon einige Freunde, aber es waren immer nur kurze Sachen, auch nie irgendwas dabei empfunden. Auch nicht ein wenig Angenehmes empfunden, also beim Streicheln zum Beispiel oder bei Berührungen, beim Küssen, gar nichts. Nee. Ich glaube, unsere Zeit, die war auch damals noch irgendwie schlechter als heute, nicht so offen. Mit Sicherheit. Also diesbezüglich eine furchtbare Zeit und viele Leute in deinem Alter haben daran viel, viel Leid ertragen müssen. Es war sehr schlimm, denn wenn man in meiner Jugend sich mal mit einem Jungen eingelassen hat, man wurde eigentlich immer hinterher von dem verachtet. Christa, jetzt muss ich dich mal fragen, du bist 61 Jahre alt. Ja. Äußerst du das jetzt zum allerersten Mal einem anderen Menschen gegenüber? Ja. Du hast das noch nie jemandem erzählt? Nein, nein. 40 Jahre ich oder noch länger? Ich bin nicht auf den Gedanken gekommen, mal mit einem Arzt zu sprechen. Das hat mir im Vorgespräch der Herr gesagt. Aber weißt du, die Ärzte, die haben auch für solche Sachen keine Zeit. Viele da Ärzte geht es ums Körperliche. Und was hat dich denn sonst? Ich habe sehr viel gearbeitet immer und irgendwie eigentlich gar durchs Leben gehuscht, immer Arbeit und dann halt, nun ja, der Sex, der fand nie statt bei mir. Und du warst froh, wenn es vorbei war? Immer. Es war für mich. Und ich hatte einen Mann, der immer sehr, sehr lange, ich dachte mir immer, wenn er nur schnell kommen würde. Das war was ich immer dachte und warum ich jetzt eigentlich anrufe. Das wollte ich dich gerade fragen. Ja. Einmal waren wir ja alle zum Domian, so viel Vertrauen haben, ich das Kompliment sagen darf. Ja, vielen, vielen Dank. Das ehrt mich sehr, dass du das vor allen Dingen jetzt auch mit diesem Thema mir sagst. Ja. Das freut mich sehr, sehr. Ich höre deine Sendung seit 3 Jahren und ich habe mir gedacht, da muss ich mal anrufen. Ich kann es nur heute tun, weil es ist das erste Mal, dass mein Mann nicht im Haus ist. Ich wollte schon so lange, aber wenn der ins Zimmer kommen würde. Die ganze, es ist ja eigentlich eine Lebenslüge. Und er hört das auf diese Art. Nun, heute kann ich sprechen und ich habe mir da... Ich finde das ganz, ganz toll, dass du den Mut hast. Es fällt mir unheimlich schwer. Das merke ich. Aber trotzdem möchte ich das Kompliment dir machen, dass ich das erstaunlich finde, dass du jetzt mal aus diesem Schweigen... Weil in den letzten Jahren das Vordeutschen nicht mehr klappt. Wie funktioniert unsere Ehe leidet jetzt auch darunter. Du sagst, das Vortäuschen klappt nicht. Was heißt das denn? Ihr schlaft gar nicht mehr miteinander, oder? Nein, seit mindestens 3 Jahren. Das heißt, du sagst ihm dann, du möchtest nicht. Nee, er hat irgendwie mit der Zeit gemerkt, das ist einfach, es hat dann so nachgelassen. Die Ehe leidet darunter. Ich glaube, ja, kameradschaftlich ist alles wunderbar, aber ihm fehlt es sehr. Und Christian, wir reden ja jetzt wirklich ganz offen und deswegen können wir wirklich jetzt auch wirklich völlig auch Vertrauen zueinander haben und alles fragen und sagen. Ich möchte dich fragen, ob du irgendwann in deinem Leben mal, in dem langen Leben, das jetzt auch schon hinter dir liegt, hast du mal versucht, selbst mit dir Spaß zu haben, zu onanieren? Nee. Warum nicht? Ich hatte kein Bedürfnis. Aber war nicht so die Neugierde auch da, mit dem eigenen Körper mal zu gucken, wie das alles so funktioniert und was man da so an schönen Dingen vielleicht an sich selbst erfahren kann? Was sind denn schöne Dinge? Da weiß ich nicht weiter. Mhm. Ich wüsste gar nicht, was ich machen sollte. Mhm. Ich war auch immer völlig passiv, habe nur meinen Mann machen lassen und habe halt so getan, als würde es mir gefallen. Mhm. Ja. Wenn du überhaupt so sexuell erotische Gedanken hattest in deinem Leben, wenn überhaupt, ich weiß es nicht. Träume hatte ich. Träume hattest du? Ja. Was passierte denn in diesen Träumen? Das war ein Gefühl der Weichheit, des irgendwie Aufgebens, und dabei weiß ich nicht einmal, das war kein bestimmter Mann, das war nicht mein Mann, und irgendwie bin ich dann aufgewacht. Ich habe vielleicht im Traum ab und zu mal einen Orgasmus gehabt. Ich frage jetzt auch mal einfach so auch Dinge, die vielleicht gar nicht so im ersten Moment einem in den Kopf kommen. Könnte es auch sein, dass du vielleicht viel lieber mit einer Frau Sexualität erleben würdest wollen, wenn das... Das nicht? Nee, ich habe in früher Jugend mal dran gedacht, mit meiner allerbesten Freundin, da hatte ich den Gedanken, aber nicht so sehr drängend. Ich habe auch manches Mal, wenn ich dann Männer getroffen habe und an den unmöglichsten Orten gedacht, im Restaurant bei einem ganz fremden Mann, der da am Tisch saß, jetzt fange ich an und mach's mit dem. Da habe ich mich dann so geniert. Nein, das darf man alles sich vorstellen. Ich hoffe, dass du dir heute das auch noch vorstellst manchmal. Nee, das nicht mehr. Aber ich habe mir einen Zettel geschrieben noch. Das lese ich jetzt mal. Das ist die drei wichtigsten Punkte. Irgendwie mit 61, ich möchte eigentlich nicht von dieser Welt gehen, wann immer es sei, ohne jemals dieses Gefühl erlebt zu haben. Ich frage mich, ob andere Leute, die das hier sicher kennen, das irgendwie schildern können, vermitteln können. Wie das Gefühl ist, so meinst du? Ja, vielleicht rufen mal Leute an und sagen, was da wirklich abgeht im Körper. Das ist sehr schwer zu erklären. Wenn man einen Orgasmus erklären soll, das zu beschreiben, ist sehr schwierig. Es gibt im Prinzip gar kein Wort, das das richtig vermitteln kann. Es ist ein grandioser Höhepunkt im körperlichen Empfinden. Man denkt, man platzt auseinander und es ist alles so lustvoll und man mag schreien und stöhnen und denkt, man hat die ganze Welt im Griff. Oder so ähnlich. Weißt du, es ist ganz schwierig, das zu beschreiben. Ja, es ist es kribbelt auch, ja, und in den entsprechenden Regionen, ja, was ist das für ein Gefühl? Es ist wirklich so, als würde man alles erreicht haben, was man sich körperlich nur irgendwie vorstellen kann. Du merkst, ich eier rum, es gibt keine richtigen Worte dafür. Pass auf, ich muss... So viel, dass ich mir sage, ich hatte wohl wirklich noch keinen. Ja. Ja. Und also, jetzt... Da kommt doch dazu, lass mich aussehen, dann höre ich zu, dass mir auch furchtbar leid tut, mein Mann. Und es ist die letzten Jahre, wo gar nichts mehr läuft, weil er langsam schon merkt, dass er mich doch nicht so befriedigen kann. Irgendwie hat es mit der Zeit spitz gekriegt. Pass auf, Christa, jetzt geht es erstmal um dich. Ja. Ich finde, dass du mit deinen 61 Jahren jetzt nochmal so richtig loslegst. Nämlich in der Tatsache, es belegt die Tatsache, dass du hier anrufst und das ja so willst. Du willst nicht von dieser Welt gehen, ohne nicht mal einmal richtig einen Orgasmus erlebt zu haben. Ich habe in dieser Sendung, das weißt du, wenn du die Sendung öfters verfolgst, schon sehr oft mit älteren Leuten gesprochen, die viel älter sind als du, die 80 waren oder so, und die Spaß an der Sexualität hatten. Ich habe aber auch schon mal, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das ist schon sehr länger her, mit einer 60-jährigen Frau gesprochen, die auch im Alter von 60 Jahren zum ersten Mal einen Orgasmus bekommen hat. Das war bedingt durch eine Liebesaffäre mit einem sehr viel jüngeren Mann. Sowas fällt bei dir ja im Moment flach. Ja, ich bin gut verheiratet. Du bist gut verheiratet. Ich finde, mir fällt dazu spontan erstmal nur ein, dass der beste Weg für dich wäre, dass du erstmal deinen eigenen Körper erfährst, dass du den Spaß findest an deinem eigenen Körper, dass du wirklich dich selbst befriedigen lernst. Wenn das schon mal gelingen würde, dass du dir schöne Gedanken machst, dass du dir vielleicht Hilfsmittel nimmst und mit den Händen das machst oder dass du dir eine schöne Creme einführst oder dass du einfach mit deiner Scheide, mit deinen Geschlechtsorganen Spaß hast. So lange, dass du ganz entspannt dabei bist, so lange, bis du merkst, da kribbelt's ja vielleicht doch ein bisschen und da kommt was. Das ist der allererste Schritt, das sage ich immer wieder. Wer keinen Spaß mit sich selbst und mit der Selbstbefriedigung hat, kann auch nicht mit einem anderen Menschen richtig Spaß haben. Das ist faszinierend eigentlich, ja. In der Badewanne, vielleicht wenn es schön warm, schön lauwarmes Wasser, oder heißes Wasser, ein tolles, entspannendes Bad erstmal nehmen. Und sich so in schöne Gedanken hineinträumen, vielleicht das, was du da in deinen Nachtträumen auch träumst. Ja. Und genier dich nicht, da unten anzufassen. Mach alles da, wie du es möchtest. Vergiss mal diesen ganzen Erziehungsquark, den man dir da auch eingeimpft hat. Der steckt tief in mir, ja. Ich wollte jetzt schon fragen, gibt es da ein Buch, wo man lesen kann, was man machen soll? Gibt es bestimmt. Ja. Gibt's bestimmt. Da muss ich aber gleich mal hier meine Psychologin fragen. Die besten Selbstbefriedigungspraktiken für Frauen. Ja. Würde dich interessieren, ne? Gibt's bestimmt. Können wir dir mit Sicherheit weiterhelfen, glaube ich. Müsste ich mir halt heimlich kaufen? Kauf es dir heimlich. Es ist alles schwierig. Ich weiß auch mit deiner Beziehung, mit dem Mann und dass es diese Lebenslüge gibt. Aber du musst jetzt vorangehen. Und den ersten Schritt hast du getan, indem du hier angerufen hast. Ja. Finde ich ganz toll, sage ich nochmal. Ich glaube, ach, ich muss mit meinem Mann mal drüber sprechen. Ich würde ihm nicht sagen, dass ich nie was bei ihm empfunden habe. Aber dass die letzten Jahre eben, das sind 3-4 Jahre, dass es nicht schön ist, wie das bei uns läuft und Christian, ob wir uns gegenseitig auch mal helfen könnten. Finde ich auch einen tollen Weg. Aber erstmal finde du erstmal für dich einen kleinen Weg zu deinem eigenen Körper und zu deiner eigenen Lust. Ja. Bevor wir jetzt versuchen, dir einen Buchtipp zu geben, frage eigentlich, wohnst du in einer größeren Stadt? Ja. Du wohnst in einer großen Stadt. Dann gibt es in dieser Stadt bestimmt auch einen Frauenbuchladen. Weißt du das? Ich weiß, dass es einen Beate Use-Laden gibt. Nee, kein Sexshop, sondern so einen richtigen, ganz seriösen Frauenbuchladen. Also ich kenne nur allgemeine Buchläden. Versuch mal rauszukriegen, ob es in eurer Stadt einen Frauenbuchladen gibt. Ich glaube, dass du da sehr gut aufgehoben bist. Wenn du da mal hingehen würdest, und da kannst du ganz offen fragen. Und die Verkäuferin fragst, du suchst ein Buch, wo es um weibliche Selbstbefriedigung geht. Ja. Aber wir versuchen dir jetzt auch noch gleich einen Buchtipp zu geben. Ja. Also, nochmal Kompliment, dass du angerufen hast. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, jetzt auch weiterzugehen und auf dass du bald deinen ersten eigenen Orgasmus hast. Ich werde sehr viel üben müssen. Du musst viel üben, ja. Und versprichst du mir, Christa, dass du mich nochmal anrufst, wenn es geklappt hat? Wenn es dann deine Sendung noch gibt. Ach, ich bin da ganz optimistisch. Ich bin fast sicher, bis Weihnachten haben wir das im Griff. Wenn ich es schaffe und das Gefühl habe, das könnte es gewesen sein, es ist so schwer zu definieren, war es das nun oder war es es nicht? Also wenn du mir sagst, ich habe das Gefühl gehabt, Domian, die Welt ist explodiert vor Spaß und Lust, dann war es das. Ja, ich bin mit etwas weniger auch zufrieden. Ein bisschen weniger auch, ja, genau. Muss nicht die ganze Welt explodieren. Wenn die Welt ein bisschen zittert. Ist auch schon schön, ja, genau. Christa, ich bitte darum, dass du mich da nochmal anrufst. Ich werde mich hundertprozentig an dich erinnern. Ja. Jetzt legst du auf, du kennst das Verfahren. Die Elke Lunajski, das ist meine Psychologin heute Nacht, ist hier, wird dich sofort anrufen und ihr beide könnt dann noch über das eine oder andere Buch, vielleicht auch von Frau zu Frau euch noch so ein paar Tipps austauschen, wie man das dann macht. Gut. Christa, alles Gute. Ich verabschiede mich und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich den Mut hatte anzurufen. Ich finde das auch ganz, ganz, ganz erstaunlich. Also, tschüss, Christa. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, mir steht der Sinn eigentlich heute wieder nach einem Rätsel. Und da wir das ja alle so gerne machen und ihr offensichtlich ja auch so gerne macht, haben wir wieder mal was ganz Pfiffiges hier rausgesucht. Ich möchte von euch wissen, was bedeutet kalte Bauern? Ich wusste es auch wieder mal nicht vorher. Was bedeutet kalte Bauern? So, damit, das überlasse ich euch jetzt. Und ich bitte um einen Anruf unter 0800 5678 111. Was sind kalte Bauern? Oder was bedeutet kalte Bauern? Fragen wir gleich mal Stefan, ob der das weiß. Stefan, 16 Jahre, hallo. Hallo? Ja, Stefan, guten Morgen. Ich habe ein Problem, das auf Partys und so, da ziehe ich mich manchmal einfach aus, weiß auch nicht wieso. Du weißt aber nicht, was kalte Bauern sind? Nee. Nee, okay, das dachte ich mir fast jetzt auch schon. Wie, du ziehst dich auf Partys einfach aus? Wie bist du denn drauf? Ja, weiß ich auch nicht, das ist ein Problem, so wenn ich was trinke, da passiert das einfach manchmal. Beschreib es mir bitte genauer. Du bist auf einer Privatparty eingeladen, irgendwo in der... Nein, das ist nicht Privatparty, das war bisher immer in öffentlich, so auf der Heide und so. Wie auf der Heide? Partys auf der Heide? Ja, auf einer Heide, in einem Park und mal auf so einem abgelegenen Parkplatz. Wie, da werden Partys gefeiert, auf einem Parkplatz? Ja, wir haben da so ein paar Bänke hingetragen, einfach was getrunken. Mhm. So, dann bist du gut abgefüllt, gehe ich mal von aus? Ja, es geht so, meistens war ich nur angeheitert, also ich habe das schon noch mitbekommen. Und dann, beschreib das mal, wie geht das ab? Ja, ich weiß nicht, so auf einmal... Weiß nicht, habe ich mich ausgezogen, erst nur so Oberkörper. Meinten die anderen so, Freunde, oh weil, das ja läppt und so. Dann ging es halt immer weiter. Als ich nackt war, hatte nur noch Schuhe an. Mhm. Und dann war es das halt. Wie ganz nackt, auch ohne Unterhose? Ja. Und dann stehst du da nackt auf der Heide oder auf dem Parkplatz. Ja, und dann stehst du nackt da. Was dann? Ne, ich bin am Mofa danach gefahren. Nackt bist du Mofa gefahren? Ja. Wohin? Ja, einfach so im Kreis immer am Moped rumgefahren. Und die anderen haben gegrullt? Ja, die meisten. Also manche haben sich die Augen zugehalten, die fanden es entsetzend und manche waren halt am Lachen. Da waren auch Mädels bei? Ja, ja, ein paar. Ja. Und wie lange dauert dann so eine Session bei dir? Ja, meistens bis mir kalt geworden ist. Mhm. Und dann ziehst du dich wieder an und alles ist wieder im grünen Bereich? Ja. Und warum bist du so? Warum tust du das? Ich weiß es nicht. Ich dachte vielleicht, dass du mir darauf eine Antwort geben kannst. Ja, ich denke mal, dass du ein Exhibitionist bist, ne? Spaß am sich zeigen hast. Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube ich aber schon. Warum tust du es denn sonst? Ich weiß nicht. Oder willst du dich sehr in den Vordergrund spielen? Eigentlich nicht so. Mhm. Während du das machst, ne? Was, ja. was empfindest du? Genau, versuch dich mal zu konzentrieren und daran zu erinnern. Während du das machst, was empfindest du? Freiheit. Freiheit? Mhm. Wie meinst du das, Freiheit? Ich weiß nicht, ich fühle mich einfach so frei, keine Sorgen, kein Problem und so. Mhm. Und diese Freiheit hängt mit der Nacktheit zusammen? Ja, nicht unbedingt so. Ich will jetzt nicht wie so ein Exhibitionist da stehen. Mhm. Macht dir das denn auch Spaß, dass dich dann ein paar Leute angucken? Ja. Sonst könnte man ja denken, du kannst ja auch ab und an mal alleine in den Wald gehen oder auf die Wiese und hüpfst dann nackt rum. Hast auch deine Freiheit. Ich weiß nicht, das ist irgendwie anders. Mhm. Also es ist schon wichtig, dass da Leute bei sind, ne? Ja. Ist das egal, ob da Frauen und Männer zugucken? Oder ja, Hemmungen habe ich so eigentlich nicht, das stört mich nicht. Mhm. Weil jeder Mensch ist eigentlich gleich. Wäre das langweiliger für dich, das zu machen, wenn da nur Männer wären? Ja, beim ersten Mal waren es nur Männer. Ne, ein Mädchen war dabei. Mhm. Findest du es reizvoller, wenn da Mädchen bei sind oder mehrere Mädchen sogar bei sind? Nein. Das ist egal, also Hauptsache da sind Leute dabei. Ja. Mhm. Ja, Stefan, ich kann jetzt nicht in deine Psyche da reingucken. Ich vermute, dass es schon irgendwas Exhibitionistisches hat. Dass es eine Lust ist, sich zu präsentieren, sich zu zeigen. Sage ich erstmal so küchenpsychologisch. Ich weiß es ja nicht, was da in dir vorgeht. Wie fühlst du dich denn danach, wenn du es dann gemacht hast? Eigentlich so wie vorher wieder. Ja. Normal. Das ist mir nicht peinlich oder so, damit habe ich kein Problem. Mhm. Bist du denn fest entschlossen, das weiterzumachen demnächst? Nee, ich würde damit eigentlich ganz gerne aufhören. Aber ich weiß, manchmal, das passiert einfach so. Mhm. Ich habe mir auch schon mal vorgenommen, ich mache das jetzt nicht mehr so, das Kinderkram, Sledge und so. Mhm. Aber dann ist es doch wieder passiert. Vielleicht ist es auch ein bisschen Kinderkram, vielleicht sollte man das gar nicht so sehr wichtig nehmen. Vielleicht ist es einfach nur so ein Spaß, um sich mal ein bisschen so auszuleben und so Eigenexperimente zu machen. Vielleicht brauchst du dir gar nicht so sehr den Kopf darüber zu zerbrechen. Also ganz schlimm finde ich das nicht. Also, ja, einmal haben wir das auch einfach nur so beim Freund gemacht, der hat einen PC mit Kamera, und haben wir davor halt nackig getanzt. Habt ihr nackig getanzt? Also ich finde es nicht so dramatisch. Tanzt du ruhig noch ein bisschen weiter nackig, solange da keine schlimmen Dinge passieren und das scheint ja ausgeschlossen zu sein, ist es schon in Ordnung. Stefan, mehr kann ich dir nicht sagen. Ich kann dich psychologisch nicht erklären, was dahinter steckt. Mach's gut! Tanz mal noch mal nackt und dann irgendwann hast du ja keinen Bock mehr drauf. Dann ist die Sache auch vom Tisch. Okay? Ja, tschüss. Danke. Tschüss. 1 Uhr 31 und 35 Sekunden. Und jetzt machen wir Pause. Musik. 1:32 und 45 Sekunden. Radio 1 Live ist hier. Und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und heute haben wir eine offene Show, ein freies Thema. Das heißt, dass ihr euch hier bei mir ganz einfach melden könnt, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Das Rätsel, das ich euch gerade gestellt habe, ist im doppelten Sinne ein Rätsel. A. Möchte ich wissen, was kalte Bauern bedeutet? Also das weiß ich, das will ich von euch wissen. Die Auflösung habe ich hier schon. Das heißt, was bedeutet kalte Bauern? Was ich aber auch nicht weiß, ist... Das müsst ihr auch rausbekommen. Woher kommt dieser Begriff? Warum heißt, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen, kalte Bauern? Warum kalte Bauern? Was steckt dahinter? Was haben Bauern damit zu tun? Oder gar kalte Bauern? Hallo Domian. Ein Fax. Ich hätte mal gerne einen kleinen Kameraschwenk in dein Studio. Kannst du die Kamera mal drehen? Nein. Kann ich nicht. Dann in Bezug zu gestern, hi Domian, ich bin kein Millionär, bin arbeitslos und gehe als Nachtwächter schwarz arbeiten, wo ich immer einschlafe. Muss ich ein schlechtes Gewissen haben? Nein, musst du nicht. Es geht weiter mit Frank und Frank ist 44 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Frank. Ja, ich habe da Thema schwere Entscheidung. Schwere Entscheidung? Ja. Mhm. Kurze Vorgeschichte. Meine Frau ist im Februar an Krebs operiert worden. Mhm. Zwei Drittel Dickdarm weggemacht gekriegt. Mhm. So, und jetzt ist natürlich ihr Stuhlgang, wenn sie auf Toilette geht, dünnflüssiger wie beim normalen Menschen. Mhm. Das Problem ist jetzt, wenn wir, was selten vorkommt jetzt die letzte Zeit, miteinander schlafen wollen, mhm, fast jedes Mal muss sie dann Toilette rennen. Und dann habe ich natürlich auch keinen Bock mehr. Also während ihr miteinander schlaft, muss sie zur Toilette gehen? Mhm. Dann kommt der Druck auf. Mhm. Dazu muss ich sagen, die rennt am Tag 25, 30 Mal auf Toilette. Mhm. So, jetzt natürlich ich ein bisschen in Not, hat sie rausgekriegt, dass ich zweimal in so einem Club war. Mhm. Ein Swingerclub. Was für mich, ja, so ein Swingerclub, ja, was für mich im Prinzip kein Fremdgehen war, sondern es ist meiner Ansicht nach besser, dahin zu gehen, als sich eine Freundin anzuschaffen, weil ich liebe meine Frau. Mhm. Nur irgendwann hat ein Mann auch ein Bedürfnis. Mhm. So. Und dann sagt sie, ja, das wird schon wieder und wird schon wieder. Dann hat mich die Ärztin beiseite geholt und hat gesagt, wird ihre Frau einmal schwanger, kann es tödlich für sie sein. Wie alt ist deine Frau? 36. Mhm. So. Hintergrund, einen kleinen Sohn, knapp über 5. Mhm. Die Frage, Pille durch den Durchfall, mhm, wirkt nicht. Mhm. Spirale einsetzen, hat auch nichts genutzt, mhm, geht nicht. Mhm. Jetzt das Problem, Sterilisation bei mir, ja oder nein? Ja, natürlich ja, was für eine Frage. Finde ich. Ja, wenn man selber in diese Situation kommt, überlegt man ohne Ende. Was überlegst du? Was spricht dagegen? Du bist 44 Jahre alt, du hast bereits ein Kind, du hast eine Frau, wie du mir sagst, die du sehr liebst und die in ein ganz hohes Risiko geraten würde, in ein tödliches Risiko, wenn sie dann mal schwanger würde. Was spricht dagegen, das zu tun? Diesen Schritt, der für dich relativ einfach ist. Also ich meine, operativ relativ einfach durchzuführen ist. Operativ ist ja ganz einfach durchzuführen. Mhm. Das ist eine Sache von 15, 20 Minuten. Ja. Sag mal, welche Bedenken du hast. Bedenken? Falls, Klammer auf, das sexuell zwischen uns nochmal einwandfrei klappen sollte, mhm, klappt es auch bei mir noch einwandfrei. Ich habe ein Schreiben irgendwo gelesen, da stand drin, es können auch Störungen auftreten, etc. pp., dass dann gar nichts mehr ginge. Halte ich für hausgemachten Unsinn, ehrlich. Das war aber eine Fachzeitschrift. Ja, ist mir ein Rätsel. Also ich habe wirklich mit sehr, sehr vielen Männern über dieses Thema schon gesprochen, die es auch haben machen lassen. Ich habe mit sehr vielen Urologen darüber geredet. Wenn es Probleme gab danach, waren es durchweg immer psychologische Geschichten. Also die Probleme im Kopf. Die Probleme im Kopf, genau. Also alle Männer, wirklich alle, mit denen ich geredet habe, haben mir gesagt, es funktioniert genauso wie vorher. Ich kriege meine Erektion wunderbar. Ich habe sogar einen Samenerguss. Man sieht es nicht mal in den Samen, in der Samenflüssigkeit. ich merke überhaupt gar keinen großen Unterschied zu vorher. Der Samenerguss wird ja in der Prostata hergestellt. Ja. Nur da sind halt keine Samenzellen mehr drin. Eben, genau. So ist es. Mhm. Ja, aber das ist eine Entscheidung. Also ich bin natürlich kein Arzt und kann da keine ordentlichen Beratungen geben. Wenn du diesen Schritt in Erwägung ziehen eventuell ziehst, dann geh auf jeden Fall mal zu einem Urologen deines Vertrauens und lass dich da rundherum aufklären, was da organisch auch gemacht wird. Das ist der allererste Schritt, finde ich. Liest du nicht in irgendwelchen Fachzeitschriften, wo man vielleicht das eine oder andere missverstehen kann, sondern geh zu einem Arzt, der es dir richtig ordentlich erklärt. Mhm. Ja, das ist gut. Das ist der erste Punkt, ja. Nur, ich liebe meine Frau auch, da habe ich jetzt schon dreimal gesagt, ich weiß. Aber das im Hinterstübchen. Früher ist halt gesagt worden, sterilisiert, dann läuft sowieso nichts mehr. So sind wir früher erzogen worden. Dann hat man das als Jugendlicher mitgekriegt. Na gut, aber und das ist ja irgendwie im Hinterkopf noch. Aber die Zeiten haben sich geändert und man muss dann auch die Sachen, die im Hinterkopf drin sind, auch irgendwann mal rauskehren, wenn die Realität sich nur wirklich verändert hat oder wenn es nicht stimmt, wenn es faktisch Unsinn ist. Mhm. Und ja, da hilft eben ein Gespräch mit einem Arzt, den man mag und dem man vertraut, sehr viel weiter. Oder ist da noch was anderes bei dir im Kopf irgendwie, dass du Angst hast, dass du eben dann dich nie mehr fortpflanzen wirst können? Ah, weniger. Das ist nicht das Problem. Nur, falls es wirklich schief gehen sollte, Klammer auf, was ich nicht hoffe und nicht wünsche, und dann eventuell eine neue Partnerin und dann ihr beibringen, hör mal zu, ich bin sterilisiert. Wieso kommt jetzt gerade die neue Partnerin ins Spiel? Ich habe das Spiel jetzt weitergemacht. Also ich verstehe, ja. Mhm. Also Frank, also nochmal, die Rate, dass da irgendwas schief geht, ich weiß sie nicht, aber ich glaube, die ist so etwas von beeindruckend gering, dass man sie gar nicht großartig berücksichtigen muss. Ich weiß es nicht genau. Deshalb geh zu einem Arzt, lass es dir richtig ausführlich erklären. Ich finde, in der Situation, in der ihr da lebt, in eurer Ehe, ist das einzige Vernünftige, was ihr machen könnt. Du hast gerade gemerkt an meiner Reaktion. Ich habe sofort gesagt, ja klar, mach das, mach es. Ja, ja. So, aber das waren jetzt zwei Themenkomplexe, mit denen du gerade gekommen bist und die du angesprochen hast. Einmal dieses und das zweite, das zweite war das mit dem Swingerclub. Ja. Du hattest deine Frau, so habe ich es doch richtig verstanden, darüber am Anfang nicht informiert, ne? Korrekt. Mhm. Und sie hat das irgendwie rausgekriegt dann? Ja, wir haben ein gemeinsames Konto und dann hat sie gemerkt, dass ich Geld abgenommen habe. Und Wie hat sie denn darauf dann reagiert? War sie sehr sauer und enttäuscht? Mäßig, würde ich sagen. Mhm. Also, Frank, sie war nicht hoch erfreut, sie war aber auch nicht abweisend oder abstoßend in dem Moment zu mir. Sie hat sich auch weiterhin darüber nicht geäußert und ich habe sie dann darauf angesprochen. Sage ich, pass auf, was ist dir lieber? Ein, zweimal dahin gehen oder ist es dir lieber, wenn ich mir eine Freundin hole? Eine Freundin war ihr also gar nicht lieb und dann hat sie das nachher im Endeffekt akzeptiert. Aber, ja, das ist ja vielleicht eine ganz logische Argumentation. Nur musst du dann auch manns genug sein und ihr das wirklich von Anfang an erzählen und das mit ihr vielleicht sogar beraten, dass das noch eine Lösung ist, um das ein bisschen zu entspannen, was da bei euch nicht so läuft. Das musst du sagen, das musst du der Frau doch sagen. Mensch, ich würde mich an der Stelle deiner Frau hintergangen fühlen. Ja, schon. Aber ich schätze mal, das war bei mir eine Kurzschlussreaktion. Okay. Willst du das denn weitermachen? Oder, Nein. Das war zweimal und das war, schätze ich mal, ein Ausrutscher. Das Thema ist vom Tisch. Das ist gegessen. Dann brauchen wir gar nicht weiter darüber zu reden. Also, Stichwort Sterilisation. Ich finde generell ja in eurer Situation, aber bitte sprich mit einem Fachmann, mit einem Arzt. Okay, und möglichst bald. Ach, hörst du, wenn es geht, nächsten Montag schon. Nächsten Montag, ganz genau. Hast du einen guten Urologen in deiner Gegend? Ja, habe ich. Ja, dann geh hin. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss, danke, Domian. Tschüss. Ciao. 33 Jahre ist ein Mann namens Kai. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Kai. So, du hast angerufen, weswegen? Ja, ich wollte die Frage beantworten. Ach, die kalten Bauern. Ja. Ja, bitte. Ich weiß zwar nicht, ob ich da richtig liege, aber ich vermute doch mal sehr stark, dass der kalte Bauer entweder eine Bezeichnung für Onanie oder für eine Handtätigkeit und spricht den Samenerguss ist, weil der kalte oder sich die kalten Bauern runterholen eine alte österreichische Bezeichnung dafür ist. Nein. nicht. Nein, du kommst zwar der Sache näher, aber so ist es nicht, wie du es gerade beschrieben hast. Boah, das also, sagt Josephine Mutzenbacher was anderes. Es ist eine österreichische Bezeichnung, wenn ein Mann onaniert, dass man sagt... Naja, wenn es ihm bis zum Ende gemacht wird. Wenn es ihm bis zum Ende gemacht wird. Also wenn jemand anders einen Mann einen runterholt, dann nennt man das ihm einen kalten Bauern machen. Ja, ganz genau. Ach, lustig. Nein, das ist also laut meinem Lexikon hier nicht richtig. Warum heißt das denn in eurem Fall, in deinem Fall, dann kalte Bauern? Ja, weil es Bauern kommt, also eigentlich wird es anders ausgesprochen. Es kommt nämlich vom Bein. Und? Knochen heißt das im Altösterreichischen. Mhm. Und deswegen, also weil die Damen und Herren da oben in den Alpen lebten, oben Schnee, und das halt runterkommt dann irgendwann mal, weil alles Gute kommt von oben. Also. Ja, also das war sicher eine schöne Erklärung und stimmt vielleicht für Österreich, aber für Deutschland stimmt's nicht. Hier hat es eine andere Bedeutung. Gut, dann hab ich leider bin ich daneben gelegen. Bleib dran und du wirst es gleich erfahren. Prima. Tschüss, Karl. Tschüss. So, wen haben wir jetzt? Jetzt kommt Nele. Nele ist 19 Jahre. Nee, 16 Jahre. Ja. Nele, guten Morgen. Hallo. Hast du auch zu den kalten Bauern angerufen? Nee, tut mir leid. Nee, überhaupt nicht. Du weißt das gar nicht, ne? Nein. In dem Alter darf man das auch noch gar nicht wissen. Doch, muss man wissen. Was rede ich für ein Unsinn? Ja, es ist total gemein. Ich bin doof. Ja. Aber jetzt zu deinem Thema. Ja, ich bin unsterblich in meinen Mathelehrer verliebt. Ach, Nele. Guck mich nicht so an. Muss das sein? Ja. Es gibt so nette Jungs bei euch in der Schule. Doch. Der Mathelehrer ist wahrscheinlich 41. 49. 49, ja. Hat wahrscheinlich Kinder, die sind in deinem Alter. Ein Jahr jünger. Ist verheiratet. Hat eine Familie, lebt auch mit der Frau zusammen. Und Nele hat nichts Besseres zu tun, als sich in den Mathelehrer zu verlieben. Du sollst die Matheaufgaben lösen und nicht den... Ja, da kann ich jetzt schon mittlerweile gar nicht mehr aufpassen. Wie lange geht das denn schon so? Ja, noch nicht so lange, 2 Wochen. Ungefähr. Ach, erst 2 Wochen, da bin ich schon mal beruhigt. Das heißt, er weiß noch gar nichts von seinem großen Glück. Weiß es nicht, also ich glaube, er kann sich's denken. Warum? Weil, ja, ich weiß nicht, ich mache schon so Andeutungen, würde ich jetzt mal so sagen. Also. Wie denn? Ich bin mehr so ein offener Mensch und gehe dann halt auch auf ihn zu und also ich habe ein Buch geschrieben und da habe ich ihn halt zum Beispiel gebeten, ob er das lesen würde und du hast ein Buch geschrieben? Mhm. Ein Roman oder was? Nee, also mein Vater ist vor 2 Jahren gestorben und über die Krankheit, der ist an Krebs gestorben, habe ich ihm ein Buch geschrieben. So für dich mit Schreibmaschine getippt oder? Nee, ich habe das richtig drucken lassen. Das ist richtig gedruckt? Ja. Also in Selbstverlag oder wie? Genau, so. Hat dann auch Kohle gekostet ein bisschen, ne? Ja, doch wohl, aber ich habe es dann selber verkauft, also ich habe 160 Exemplare machen lassen und mich selber verkauft und dann kam das Geld wieder rein. Das hast du ihm gegeben, das Buch? Ja, weil ich das gerne wollte, dass er das halt liest, weil ich brauche irgendwie diese enge Lehrer-Schüler-Beziehung. Also ich kann das nicht haben, wenn das so distanziert ist. Also es ist schon eine intime Äußerung, ne, das Buch vermutlich. Hat er darauf reagiert, auf das Buch? Nee, ich habe es ihm erst heute gegeben, aber er hat sofort gesagt, dass er das auch durchgemacht hätte, so ungefähr, dass mein Vater gestorben wäre, ist, als er Abitur gemacht hat. Und ich meine, auch wie er mich dann so angeguckt hat, also ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber irgendwie, also er mag mich auf jeden Fall, nur ich weiß nicht, wie weit das geht und ich habe auch tierische Angst und von meinen Freunden muss ich mir dann anhören, oder von meiner Freundin, es hat bestimmt was mit deinem Vater zu tun und dass er jetzt nicht mehr da ist. Und wie lange ist das her mit dem Vater? 2 Jahre. 2 Jahre. Zweieinhalb. Aber ich hatte das schon mal mit einem 35-Jährigen. Und da ist auch was gelaufen, aber ich weiß auch nicht, ich weiß noch voll nicht, wie ich mich jetzt verhalten soll. Wie lange hast du diesen Mathelehrer denn eigentlich schon? Ja, ich habe jetzt die Schule gewechselt und bin jetzt eben seit August erst in der Schule. Also es hat am Anfang sofort Klick gemacht, das war sofort mein Lieblingslehrer, aber so richtig, als ich gemerkt habe, dass ich Gefühl habe, das habe ich erst gemerkt, als ich einen Freund an der Schule bekommen habe. Und dem habe ich dann aber nicht gesagt, dass ich eben die Gefühle für meinen Mathelehrer nicht mehr zurückhalten kann. Du sagst, seit 2 Wochen ist es erst so richtig in dir entbrannt. Ja, und vor 2 Wochen habe ich dann eben Schluss mit meinem Freund gemacht. Wegen des Mathelehrers? Ja. Was ist denn dann nur so Besonderes passiert, dass dir klar war, ich bin in den Mathelehrer verknallt? Tja, da war eigentlich nichts irgendwie ausschlaggebend. Also es kam einfach so, ich weiß auch nicht. Hast du mit deinem Freund Schluss gemacht? Ja. Also mit dem war ich auch nur eine Woche, einen Tag. Also es war auch keine großartige Geschichte. So, Nele, jetzt sage ich dir ganz, ganz klipp und klar meine Meinung. Oh oh. Ne, deshalb hast du ja wahrscheinlich auch angerufen, um das zu hören. Ich halte das für völligen Unsinn. Ich finde, du hast auch jetzt die Chance, es sind gerade erst zwei Wochen oder ein paar Wochen bist du da emotional drin. Du hast für dich auch die Chance, dich da noch alleine rauszuziehen. Es gibt überhaupt keine Perspektive. Überhaupt keine Perspektive. Der Mann ist... Nein, das will ich ja auch gar nicht. Nee, du bringst den Mann, selbst wenn du den nett findest, bringst du den durch deine Avancen, die du da jetzt schon signalisierst, eher in eine große Bedrängnis. Ja, aber das macht er ja auch. Ach, das bildest du dir ein. Der findet dich vielleicht nett. Und dann ist man auch freundlich zu den Schülern. Und du interpretierst das gleich. Ja, der findet mich toll und wahrscheinlich ist der verliebt in mich. Nein, das glaube ich ja gar nicht, dass er verliebt in mich ist. Das glaube ich ja nicht. Nur ich habe genau dasselbe schon mal durchgemacht. Und ich dachte auch, das kann nicht wahr sein, dass der interessiert ist an mir. Vielleicht ist er einfach interessiert an dir als nette Schülerin, so wie das halt viele Lehrer sind. Aber nicht in überhaupt nicht in irgendeinem sexuell erotischen oder in einer Liebesbeziehung. Überhaupt nicht. Du, mach dir doch mal klar, der Mann riskiert seine Karriere, der riskiert seinen Job, wenn er sich mit dir einlassen würde wollen. Der hat eine wahrscheinlich vielleicht sogar funktionierende Ehe und eine Familie. Mhm. Dann lässt er sich doch nicht mit einem 16-jährigen Mädchen ein. Der fliegt von der Schule, der fliegt aus dem Beamtenverhältnis raus. Das ist ja auch noch ein Problem, weil der war nämlich vorher auch auf einer anderen Schule und ich weiß nicht, warum der jetzt auf der Schule ist, wo ich bin. Das hat dich überhaupt nicht zu interessieren. Das ist völlig wurscht. Wenn es ein guter Mathelehrer ist, sei froh, dass du den hast. Wenn das ein netter Lehrer ist, sei auch froh, dass du ihn hast. Und hör die Spinnerei. Du steigerst dich ja auch da rein. Das höre ich doch schon. Ja, du steigerst dich ja voll rein und denkst, das ist jetzt meine ganz große Liebe. Vergiss es. Vergiss es. Entliebe dich im Kopf wieder. Aber radikal, jeder sofort. Wie soll ich das denn machen? Du sagst das so ein. Nee, man kann so viele Dinge, man muss das aber auch wollen. Ohne Wollen funktioniert gar nichts. Ja, eben. Und ich weiß im Moment selber nicht, was ich will. Wenn ich den sehe, dann kriege ich einfach weiter. Ich sage dir, dass du das wollen musst, weil das Unsinn ist. Das hat überhaupt keine Perspektive. Das ist genauso idiotisch. Ich sag es mal, ich sag's ganz krass, ne? Mhm. Als würdest du dich in irgendeinen Popstar verlieben. Das ist auch Quatsch. Ja, hast ja recht, klar. Und wenn du diesen Mann nett findest, du willst ihn noch gar nicht in Schwierigkeiten bringen. Du bringst ihn kolossale Schwierigkeiten, wenn da irgendetwas passieren würde. Ja, ich denke nie vom Kopf. Ich bin Bauchmensch. Ja, wir reden aber jetzt, dass auch ein bisschen da Kopf passieren muss. Ein bisschen Kopf muss da auch bei sein. Nur Bauchmensch heißt sich gehen lassen. Und sich gehen lassen ist Mist, meistens. Du musst jetzt auch mal ein bisschen klar darüber nachdenken. Du verrennst dich da jetzt in eine Sache, die eine völlige Sackgasse darstellt. Für dich auch. Das endet im Superfrust, garantiere ich. Ja, das glaube ich auch. So, deshalb Rückzug. Und jetzt, wie ich dich jetzt kennengelernt habe, in den paar Minuten, die wir miteinander geredet haben, du fieberst doch schon danach, was er zu deinem Buch sagen wird. Ne? Ja, stimmt schon. Das ist schon schade, dass wir erst heute telefonieren. Sonst hätte ich dann noch gesagt, gib ihm nicht das Buch. Dadurch bringst du ihn ja in Zugzwang, dadurch forderst du es ja gerade schon heraus, dass er an dich herantritt. Nein, das hat er mir nämlich noch gesagt. Er hat nämlich gesagt, Nele, was erwartest du dann von mir? Mhm. Da habe ich gesagt, ich erwarte nichts, weil ich das auch eigentlich nicht tue. Ich will nicht direkt seine Meinung, ich will einfach nur, dass er das weiß, was abgegangen Gut. ist. Dann hoffen wir mal, dass er ein paar nette Worte zu dir sagt, vor allen Dingen, wenn er das selbst auch mitgemacht hat an solche Schicksal. Das verbindet einen ja auch und dann ist es gut. Dann hör auf, irgendwie an ihn heranzutreten, in irgendeiner Weise. Guck ihn nur an als Lehrer und guck ihn nicht länger an als nötig und versuch ihn aus deinem Kopf zu verbannen. Ich weiß, es ist alles schwierig, aber wie gesagt, man muss das wollen auch. Und dann funktioniert das auch. Jeder Millimeter ist ein Erfolg, wenn du es schaffst, ihn ein bisschen von dir wegzulassen. Meinst du denn, dass das was damit zu tun hat, mit meinem Vater? Ja, kann sein. Halte ich für möglich, ja. Weil ich nämlich mit Beziehungen mit Jüngeren überhaupt noch klarkomme. Halte ich für möglich, ja. Möchtest du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte reden? Wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Ja. Ja. Also, meine Meinung ist ganz klar, ne, was die Lehrerkiste angeht. Ja, ist klar. Absolut Cut machen, Schnitt, nichts. Da darf nichts laufen weiter, auch nicht im Kopf, okay? Ich werde es merken. Du legst auf und die Elke ruft dich gleich nochmal an. Ja, Nele, danke. Nele, mach's gut, tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. So, jetzt habe ich, hey, 70 Jahre alt. 70 Jahre alt ist... Das ist ein interessanter Name. Philomena. Philomena? Philomena. Philomena. Mit PH. Philomena. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Warum hast du angerufen? Philomena. Ich habe angerufen wegen dem Kaldebauer. Sag mir erstmal, was ist das für ein Name, Philomena? Philomena ist ein griechischer Name. Ja. Es heißt Französisch und die heilige Philomena war griechische Fürstentochter. Hey. Ja. Du hast und ist eine große Heilige. Ich spreche also mit einer großen Heiligen jetzt. Ja, nee, ich bin die Heilige nicht. Philomena, kalte Bauern. Was heißt kalte Bauern? Ja, kalte Bauern, also ich kann es ja auch nicht behaupten. Nee. Ich habe das vom Hören sagen. Und mein Vater sagte früher, vom Hören sagen lernt man Lügen. Ja, aber nicht nur, ne? Manche Weisheit auch. Also, wir haben das als Kinder mitbekommen, wenn sich die Bauern am Feierabend unterhalten haben und davon erzählt haben, wie man zum Beispiel verhütet. Mhm. Da muss man also was haben die vorher abbrechen. Ne? Ach so, so ja. Interruptus-mäßig. Vorher abbrechen und dann, was dann der Spermatis wurde, der kalte Bauer genannt. Ja, also ja. Das Sperma, wenn man vorher rausgezogen hat, ja, wenn das irgendwo hinfällt. Ob das jetzt dann ins Bett ging, Kondome gab es keine, oder ob die es irgendwo auf der Wiese gemacht haben oder wo ja, die es gemacht also, haben. Ja, ich glaube, du hast recht. Hier steht nämlich bei mir, kalte Bauern, Doppelpunkt, eine alte Bezeichnung für Spermaflecken. Ja. Insofern hast du recht. Ja. Und du beantwortest auch die Frage, warum das so heißt. Ja, ich glaube, dass es aus dem Begriff kommt, eben verhüten, vor der Scheune abzuladen. Ja, so könnte ich jetzt lachen. Ich habe oft schon angerufen. Ja. Ich habe auch schon Faxe geschickt. Ich habe im Domian zum Geburtstag 3 Bücher geschickt, die ich geschrieben habe. Das weiß ich. Du bist Philomena. Ich bin die Philomena. Also Philomena hatte ich nicht in Erinnerung, aber ich erinnere mich, dass mir jemand 3 Bücher geschickt hat. Du bist das also. Ja, das bin ich. Das bist du also. Und ich bin Wirtin und habe jetzt Gäste gehabt bis gerade eben. Ja. Und so habe ich dann eben manchmal die Gelegenheit, dass ich eben Domian angucke. Und du, wo der jetzt die Frage gestellt hat, kam mir der Gedanke gleich. Ja. Ja, also man hat das wirklich so auf die Bauern bezogen und daher kommt die Bezeichnung. Ja, also so ja, könnten wir also uns dieser Meinung war ich. Ich glaube, du hast recht. ich glaube, wir müssen mal demnächst irgendwas einführen, wenn wir hier solche Rätsel, die uns ja allen Spaß machen. Ne? Ja, nee, natürlich. Ich glaube, wir müssen mal irgendeinen Preis hier. Ja, das wäre nicht schlecht. Ne? Also müssen wir irgendwie einen Preis vergeben. Das bereiten wir dann demnächst mal besser vor. Leider gehst du jetzt leer aus. Ja. Aber es war auf jeden Fall schön, miteinander geplaudert zu haben. Ja. Ich vermute auch, dass du aus Süddeutschland anrufst, ne? Ich rufe aus der Nähe von Baden-Baden an. Aus der Nähe von Baden-Baden? 20 Kilometer von Baden-Baden. Wie schön, ja. Ich habe auch eben diese 3 Bücher geschrieben, aus ja. einer ganz misslichen Lage heraus. Ja. Da mein Mann wegen sexuellem Missbrauch eines Kindes unschuldig 5 Monate im Gefängnis saß. Mhm. Ich hätte auch diese Woche mal gerne angerufen, wo eine junge Frau angerufen hat, deren Mann jetzt zu 3 Jahren Gefängnis oder was verurteilt worden ist. Ich kann dieser Frau ihre Angst verstehen. Also ich mache mal einen Vorschlag. Ja. Da wir das jetzt gar nicht mehr nochmal vertiefen können, ja. Vielleicht sollten wir beide nochmal telefonieren. Ja. Und auch über deine Geschichte mit deinem Mann nochmal ausführlicher sprechen. Das würde mich sehr interessieren und das Publikum bestimmt auch. Ja. Wir haben deine Telefonnummer und meine Redaktion spricht gleich mit dir mal ab, wann wir das vielleicht arrangieren demnächst. Ja, ist recht. Ne, Philomena, danke für deinen Anruf und danke für die Auflösung des Rätsels. Bitte. Tschüss. Ich verfolge die Sendung sehr oft. Das ist schön, da freue ich mich. Schöne Grüße nach Baden-Baden. Und manchmal, wenn ich ihm so am Domian gerade sowas zurufen könnte, könnte ich auf manche Frage Antwort geben. Aber wenn ich dann ans Telefon gehe, ist das jetzt. Ruf doch einfach ins Fernsehen rein, vielleicht hörst du es ja. Ja. Philomena, alles Gute, tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. So. Jetzt haben wir noch Matthias. Matthias ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Matthias, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir machen jetzt einen Kompakt-Talk. Ja, klar. Kompakt-Talk. Ja. Also ich bin verheiratet, bin mit meiner Frau sehr lange schon verheiratet. Und vor einem Jahr hat mich meine Frau betrogen. Warum? Ja, warum? Ich habe sie vernachlässigt. Ich habe mir keine Mühe mehr gegeben. Ich habe mich... Ja gut, ich sag mal, wie das so ist, nach längerer Zeit, da lässt das alles ein bisschen nach und man macht sich alles nicht mehr so Gedanken darüber. Du hast gerade gesagt, dass ihr sehr lange miteinander schon verbunden seid. Wie lange denn? Etwa 14 Jahre. 14 Jahre? Du bist 35? Ja, richtig. Das ist wirklich mit 21 angefangen, ja. Ja, und sie hatte mich dann vor einem Jahr betrogen und ich habe ihr das verziehen. Ich liebe sie immer noch. Das haben wir uns auch gesagt. Mhm. Sie sagte mir auch, sie liebt mich und wir wollten einen Neuanfang beginnen. Mhm. Und irgendwo hakt das an irgendeiner Stelle. Ich weiß es nicht, im Kopf oder... Durch diese eine Geschichte des Fremdgehens? Ja. Hakt es bei dir oder wie? Das hakt bei mir, ja, die Geschichte, die ging dann auch so über 2-3 Monate. Mhm. Ach so, das war nicht eine einmalige Sache? Nein. Also sie hatte einen richtigen Lover, einen Freund. Ja, richtiger Lover und richtig intensiv und so richtig, ja, richtig beschissen. Mhm. Und gut, jetzt haben wir gesagt, Neuanfang, das Ganze baut nicht auf Sexualität auf, sondern es muss auf Zärtlichkeit aufbauen. Mhm. Ja. Und irgendwie kommt diese Zärtlichkeit nicht richtig zustande. Oh, jetzt haben wir aber ein dickes Problem, was wir jetzt hier in der Sendung null mehr lösen können. Das sehe ich ja. Schon. Ja. Hörst du unsere Musik? Ja. Ich glaube, dass man da jetzt sehr ausführlich miteinander reden muss. Ja. Ich muss mit dir ausführlich reden, oder ich müsste mit dir ausführlich reden. Ja. Und Heike, so heißt deine Freundin, ne? Ja. Das sehe ich hier, die ist ja auch bei dir in der Nähe. Ja. Aber da muss ja noch was passieren. Deshalb, richtig. Angebot, Vorschlag von mir, dass wir dich gleich nochmal anrufen. Gerne. Und dann wird erstmal Elke die Psychologin ran und da gucken wir mal weiter, was wir da vielleicht zustande kriegen. Ja, gerne. Ja? Okay. Es tut mir leid, dass wir es jetzt nicht mehr vertiefen, aber wir sind radikal vom Sender weg, wenn kein Problem. Wir weiterreden. Okay. Alles Gute euch beiden, ihr werdet gleich wieder angerufen von uns. Ja, okay. Okay, tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, im Lande. Das war's für diese Woche von Domian. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Gerald Baas, Wolfram Spikowski, bei Roland Lohr, Tom Bildhauer, Annette Bastian, Axel Rottländer, Marc Sommer, Karl Park und Petra Grützmann. Unsere Themen nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Liebe im Knast. Bin ich sehr gespannt drauf. Liebe im Gefängnis, Liebe im Knast. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ungelöste Verbrechen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und freue mich sehr auf die nächste Woche. Diese Woche hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch und wie gesagt, ich bin gespannt auf nächste Woche, freue mich drauf. Alles Gute, bis Montag. Ciao.